wo man steht. In dieser Welt wird nur vom Zufall entschieden. Und stehst du da, wo's dir nicht gefällt, wäre es dumm, von dir zufrieden zu sein. Ich frage nie, was ich gehört. Ich geh auf mein Ziel zu, auch wenn's andere stört. Und will ich dich für mich ganz allein, dann akzeptier ich kein Nein. Ich kann es nicht leiden, wenn ich nicht gewinne. Wird es bereuen, ich bin nicht gut im Vergeben. Ich bin nicht geschaffen, anderen Rosen zu streuen. Wer aufsteigen will, darf nicht zimperlich sein. Wer mir im Weg steht, den räum ich weg. Fromme Bedenken scheren mich einen Dreck. Edelmut hat mir gar nichts gebracht. Ich will kein Lob, ich will Macht. Und will ich was erreichen, komm ich auf.